1. Ere für einen Toren ist ebenso unpassend wie Schnee im Sommer oder Regen zur Erntezeit. 2. Ein unverdienter Flutsch trifft nicht ein, sondern verfliegt wie ein Sperling oder ein Schwalb. 3. Why ein Pferd ein Peitsch und ein Esel einen Zaum benötigt, so ist ein Rut für den Rücken eins Toren angemessen. 4. Antwort einem Toren nicht auf sein Torheit, damit du dich nicht auf sein Niveau herablast. 5. Antwort einem Toren jedoch auf sein Torheit, damit es sich nicht verweise holt. 6. Wer einen Toren beauftragt, ein Botschaft zu überbringen, schade sich selbst und muss mit negativen Konsequenzen rechnen. 7. Ein Weisheitsspruch im Mund eins Toren ist so nutzlos wie die Herb hangenden Bein eins Lahmen. 8. Wer einem Toren Ere erweist, handelt so unüberlegt, als würd einen Stein in ein Schluder binden. 9. Ein Weisheitsspruch im Mund eins Toren ist so gefährlich und unkontrolliert wie ein Dornzweig in der Hand eins Betrunkenen. 10. Wer einen Toren oder zufällig Passanten anstellt, gleicht einem Schützen, der Wollos alverletzt. 11. Ein Tor, der sein Torheit wiederholt, gleicht einem Hund, der zu seinem erbrochenen zurückkehrt. 12. Wenn du jemanden siehst, der sich selbst verweise holt, gibt es für einen Toren mehr Hoffnung als für ihn. 13. Der Fall erfindet Ausreden und behauptet, ein Low ist auf dem Weg, ein Low ist auf den Straßen. 14. Why sich ein Tur immer wieder auf ihren Angeln dreht, so will sich der Fall auf seinem Bett hinunter. 15. Wenn der Fall sein Hand in die Schüssel steckt, fällt es ihm schwer, sie wieder zum Mann zurück zu führen. 16. Ein Faller holt sich für weiser als sieben Menschen, die kluger Antworten geben können. 17. Wer sich in einen Streit einmischt, der in nichts angeht, gleicht jemandem, der einen vorbeilaufenden Hund in den Ohren packt. 18. Ein Mensch, der Brandfehl und todlich Geschoss Wollos abführt, handelt wie ein Verrückter. 19. Ebenso verholt sich ein Mann, der seinen Nächsten betrogen hat und dann behauptet, ich habe doch nur geschert. 20. Wenn kein Holz mehr vorhanden ist, erlischt das Feuer, ebenso legt sich ein Streit, wenn kein Verli um der Meer anwesend ist. 21. Why kollen die glatt und holz das Feuer nahren, so schert ein streitsaktiger Mann Konflikte. 22. Die Wert eins Verliamder sind verführerisch wie Leckerbissen und dringen tief in das Innere eins Menschen ein. 23. Leidenschaftlich Wert, die von einem Bösen Hersen kommen, sind wie Silberschlag, die ein Scherb übersieht, außerlich glanzend, aber wertlos. 24. Der Hossier verstellt sich mit seinen Werten, doch in seinem Hersen Trakto Torschung und Betrug. 25. Auch wenn freundlich spricht, schenk ihm keinen Glauben, denn sein Haus ist voller Abscheulichkeiten. 26. Obwohl sich der Hass hinter Torschung verbergen mag, wird sein Bossheit letztendlich in der Öffentlichkeit offenbar werden. 27. Wer ein Grub grabt, fällt selbst hinein und wer einen Stein hinaufholt, auf den rollt zurück. 28. Ein Falsch Sunch hast diegenigen, die sie verletzt hat, und ein schmeichlerischer Mund fährt zum Verderben.